Jetzt mal noch ein Tipp an alle Mädchen im Saal. Ah, tschüss. Achso, das war's. Servus. Da warten noch zwei sehr erregende Bands. Savoir Vivre, Bo Oskarsson, kann ich nur empfehlen. Die sind auch echt besser. Die sind echt besser als wir. Oder? Danke, danke, danke. Ihr müsst euch nicht wie in der Schule gebärden. Komm, Anna, spiel mal noch, komm. Das. Ich spiele nur, wenn alle Mädchen mal ein bisschen sich in Bewegung setzen. Sonst spüren wir ja nie, was er so an euch hat. Ne? Und ich spiele nur, wenn alle Buben so machen. Komm, die Leute warten, komm, nein. Ja, dann zieh dich wieder. Was Schnelles. Ah, nichts Schnelles drauf, was denn? Punk. Ja, die Leute wollen Punk hören.